Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht, das ist mein Thema schlechthin. Es heißt mein Haustier und ich. Erzählt mir alles über eure Haustiere. Die schönsten Geschichten, die traurigsten Geschichten. Überhaupt, was für Haustiere habt ihr? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, live hier in Köln, 0180-5678-111 und per Fax unter 0180-5678-110. Petra, 28 Jahre alt, hallo. Hallo, du mir. Ja, Petra. Dein Haustier und du. Ja, also mein Haustier, also im Moment habe ich gerade ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen? Ja, genau, das heißt Oskar. Ich hatte ja auch mal eins. Also deins heißt Oskar, meins hieß Purzel. Genau. Ja. Ja, aber es fing eigentlich alles in den 30er Jahren an, die Geschichte. Aber du bist ja erst 28. Ich bin erst 28 und zwar fing diese Geschichte folgendermaßen an. Meine Urgroßtante hatte eine Ziege namens Ursula. Ja. Und Ursula hasste Männer. Ach. Und sobald sie einen Mann sah, rannte sie diesem Mann ins Hinterteil. Was war denn das für eine Ursula? Das weiß ich nicht, ich habe sie ja nicht persönlich gekannt. Mochte denn diese Ursula Frauen? Vielleicht? Bei Frauen, soweit sie mir erzählt wurde, hat sie es nie gemacht. Ah. Und damit begann diese seltsame Geschichte, dass in unserer Familie Haustiere heimisch wurden, die alle ein wenig merkwürdig vom Charakter her sind. Aha. Wir hatten dann noch eine Dackeldame, die lesbisch war. So. Wie habt ihr das gemerkt? Bist die den Männern immer ins Bein? Nein, wenn sie läufig war, brachte sie die Hunde nach Hause, also zu den Hunden nach Hause. Sie hat keinen Hund an sich jemals angelassen. Aber Hündinnen hat sie an sich angelassen? Ja, das war ihr schon, was heißt angelassen? Also die hatten meist relativ wenig Interesse für ein weibliches Hundewesen. Was heißt, sie brachte die Hunde mit nach Hause? Verstehe ich nicht. Also Hund ist läufig, dann stehen natürlich diverse Hunde vor der Tür und begehren diesen Hund. Ja, klar. Diese Hündin. Und unsere Anja hat es dann gebracht, dass sie dann eben zu diesen Hunden ging und die so verbellte, dass die dann das Weite ergriffen. Ach so. Und war nicht so. Also Hunde war nicht so ihr Ding. Also die arme Dackelhündin war heiß, aber sie wurde nie befriedigt. Genau. Oje, oje. Ja, und dann? Tja, dann meine Mutter hat es dann mal versucht, sie auf den Stuhl zu stellen, als ein Bernardiner vor der Tür stand, aber das hat auch nicht geklappt. Also Ursula, die keine Männer mochte. Ein lesbischer Dackel. Ja, dann gibt es aber noch mehr. Dann gibt es noch einen Mischlingshund, der Weihnachtslieder gesungen hat. Tja. Und zwar, hast du eine Tonbandaufnahme vielleicht zufällig da? Nein, das weniger, weil das hatten wir gerade nicht laufen. Was sang er denn gerne? Stille Nacht? Nein, also weniger dieses gerne, sondern es war so, er bekam zu Weihnachten doch ein Nilpferd, ein blaues Quietschen-Nilpferd. Ja. Und er wollte dieses Nilpferd ja unbedingt haben. Und musste aber jetzt ja erstmal warten, bis Weihnachten war. Ja. Das war ja natürlich doof, ne? Ja. Und dann, ja, wir gingen dann halt alle in den Weihnachtsraum und in den geschmückten und alle Geschenke waren da und wir haben gesungen. Fand also Hund überhaupt nicht gut, ne? Musste ja noch länger auf sein blaues Quietschen-Nilpferd warten. Ja. Hat sich dann schließlich in die Reihe gestellt und mitgejault. Also er hat richtig eine Melodie gejault? Na, weniger eine Melodie als mehr ein klägliches Jaulen. Ach so, also das Jaulen. Das Jaulen wurde interpretiert als Weihnachtslied. Ja, wir konnten dann auch nicht mehr weiter singen und haben dann eigentlich nur gelacht. Okay, und das nächste Tier, wie war das? Ja, dann gibt es noch einen Wellensittich. Meine Mutter hat die Eigenschaft, die Wellensittiche nach den menschlichen Vätern zu benennen. Und dieser Wellensittich hieß Werner. Werner. Werner. Werner war bisexuell. Werner betrieb häufig Selbstbefriedigung, aber das ist eigentlich was anderes. Ein Wellensittich, der Selbstbefriedigung betreibt? Ja. Geht das? Ja, also, denke ich schon. Haben Wellensittiche, wie machen die? Haben die auch so ein kleines Schwänzchen, oder? Ich muss ganz blöd fragen, ich weiß es nicht. Er hatte in seinem Käfig Ringe hängen, die so ineinander verkettet waren. Sodass sie dann runterreichten, die heißen olympische Ringe. Und er hielt sich jetzt mit einem Fuß an diesen olympischen Ringen fest. Und der andere Fuß wurde dann eingezogen. Ja. Und dann wackelte er munter mit seinem Hinterteil auf der Stange hin und her. Ah ja. Konnte das dann stundenlang. Es war ihm aber sehr peinlich, wenn wir sagten, oh, er macht gerade wieder Selbstbefriedigung. Das war ihm peinlich. Sofort verschämt. Jetzt kommen wir zu Oskarchen. Was ist denn mit Oskarchen los? Ja, dazwischen gab es also noch diverse Tiere. Also von Oskar gibt es folgende Geschichte. Oskar ist jetzt ein Jahr alt. Ja. Und als ich Oskar bekam, hatte ich noch einen Hamster. Ja. Der hieß auch Oskar. Nee, der hieß Pauli. Bei mir hat das so eine Regel. Mein Hamster hieß auch Purzel. Ja. Also ja. Ich bin da schon kreativ. Ich merke schon, da bin ich ein kleines Licht gegen dich. Ja. Ja. Also dieser Hamster hieß Pauli, weil er schwarz war. Und aussah wie ein Maulwurf. Mhm. Und Maulwürfe heißen Pauli. Mhm. Und jetzt stellte ich die beiden vor. Sie lebten ja nun eben unter einem Dach und wollten sich auch kennen. Mhm. Und es ist eben in der Regel so, dass Hamster eigentlich ja Einzelgänger sind. Mhm. Und sehr schnell die anderen Tiere dann verkloppen mhm. oder auch beißen. Mhm. Ich war also sehr vorsichtig. Mein Meerschweinchen nahm seine riesen Nase und stieß erstmal diesen Hamster um zu gucken, wo denn die Zitzen des Hamsters wohl wären. Mhm. Weil mein Meerschweinchen, also Oskar, war zu dem Zeitpunkt gerade mal 6-7 Wochen alt, so mhm. ungefähr. Und Oskarchen ist ein Mann. Oskarchen ist ein voll und ganz ein Mann. Ja. Und fand keine Zitzen, interessierte sich nicht weiter für Hamster. Hamster mhm. fraß Möhre. Plötzlich entdeckte Oskar, was hat denn der Hamster da hinten, so ein kleines Ding? Das sieht ja aus, als wenn da Milch rauskommt. Mhm. Hamster hat einen kleinen Schwanz. Mhm. Fing an diesem Schwanz zu lutschen. Mhm. Hamster wundert sich, was passiert denn da hinten? Wollte sich umdrehen, lief dabei im Kreis und Meerschweinchen immer hinterher. Ja. Das Ganze ging 5 Minuten auf meinem Schoß vonstatten. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, die Tiere draufzuhalten. Ich habe nur gegrölt. Das Hamsterchen lebt aber nicht mehr. Das ist leider am 6. Dezember verstorben. Ah, am Nikolaustag. Ja. Gibt es denn noch eine besondere Geschichte zu Oskar? Oskar ist Ostfriese, mhm. hast du schon erwähnt. Nee. Und wie alle Ostfriesen trinkt Oskar gerne Tee. Ja. Mit Rum? Ich gehe davon aus, mit einem ordentlichen Rum. Nein, das dann doch weniger. Also ihm reicht ein ganz normaler schwarzer Tee, Ostfriesentee. Ja. Der muss stark sein und er muss heiß sein. Mhm. Und irgendwann war ich bei meiner Mutter, da nehme ich mein Meerschweinchen immer mit. Mhm. Fährt dann auch mit Auto, findet er auch ganz klasse. Er schläft dann immer. Mhm. Und wir haben uns gewundert, dass dieses Tier nicht trank. 2 Tage lang hat dieses Tier nicht getrunken. Mhm. Dann haben wir ihm schließlich Tee gemacht und er hat einen Viertelbecher Tee getrunken. Mhm. Und seither reist Oskar nur noch mit eigenem Wasser. Mit eigenem Tee? Nein, mit eigenem Wasser. Ja. Tee trinkt er zwischendurch, auch dann nur vom Löffel. Aha. Also ich merke schon, dass du deinen Oskar sehr liebst. Ja, er singt sich auch immer selber in den Schlaf und das ist auch immer sehr nett. Und du machst alles für Oskar? Nee, alles nicht. Nee, aber vieles. Also Oskarchen ist schon sehr wichtig für dich. Klar, Oskar ist ein klasse Meerschweinchen, sonst würde man auch nicht wiederkriegen. Als ich den gekriegt habe, konnte er noch nicht alleine fressen und von daher ist er auch sehr anhänglich. Ja. Viele schöne Geschichten. Also am interessantesten fand ich eigentlich die Geschichte mit Ursula. Ja, Ursula war klasse. Ursula klingt sehr interessant, ja. Ja, darf ich noch mal ganz kurz etwas sagen, was mir eigentlich ganz, ganz furchtbar wichtig ja. ist? Ja. Ich denke, es werden heute Abend viele Geschichten von Tieren kommen, die ganz toll sind. Ja. Vielleicht sitzen auch viele Leute vor dem Fernseher und sagen, wow, finde ich klasse, ich will auch ein Tier. Mhm. Die Leute sollen sich überlegen, ob sie die Zeit für ein Tier haben und das Geld für ein Tier haben. Denn Tiere beanspruchen ziemlich viel Zeit. Mhm. Und es ist nicht damit getan, dass man ein Meerschweinchen in einem Käfig sitzen hat. Das muss man auch mal sauber machen. Und das kann auch stinken. Und auch ein Meerschweinchen braucht Liebe. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meerschweinchen, egal welches. Das ist ein sehr ernsthaftes Anliegen. Schön, dass du das noch gesagt hast. Ich danke für die netten Tiergeschichten. Ja, also ich hätte noch mehr Auflage. Also ich glaube, da kommen noch eine ganze Menge Sachen jetzt hier über das Telefon. Ja. Das war schon sehr schön. Ich danke für deinen Anruf, gut, Petra. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ich und mein Haustier, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir schöne Geschichten und ungewöhnliche Geschichten, vielleicht fast unglaubwürdige Geschichten erzählen wollt von und mit euren Haustieren, ruft mich ganz einfach an. 0180 5678 111. Vielleicht habt ihr ja auch ein ganz ausgefallenes, sehr ausgefallenes Haustier. Vielleicht einen Elefanten oder einen Giraffe oder weiß ich was. Erzählt mir davon. Jetzt geht's weiter mit Christoph. Und Christoph ist 21 Jahre alt. Christoph. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja. Erstmal möchte ich dir sagen, dass deine Sendung absolut super ist. Danke. Und dass ich sie jeden Abend angucke. Das ist schön von dir, das freut mich. Und zwar habe ich eine Geschichte zu meinem Yorkshire-Mix. Das ist der Teddy, 1,5 Jahre alt. Ein Yorkshire-Mix, also ein Hund. Ein Hund. Ja, das sind so diese ganz kleinen, diese Zahnbürsten, ne? Ja, richtig, diese ganz kleinen, ja. Und diesen Hund habe ich so in mein Herz geschlossen, das ist also mein Ein und Alles. Aha. Was erlebst du denn Schönes mit diesem Hund? Oder Besonderes? Ja, auf jeden Fall. Mein Hund, der ist mir vor circa einem halben Jahr, im Oktober ist er mir geklaut worden. Also meine Mutter war einkaufen, hat ihn vom Geschäft festgebunden, war 15 bis 20 Minuten im Laden und kam raus und da war der Hund weg. Aber die kläffen da immer, wie die Bekloppten. Hat er sich klauen lassen überhaupt? Ja klar, der ist also so zutraulich, der Hund. Mhm. und so lieb und da, wie soll er sich wehren, ne, mit so einem kleinen Mund, da kann er schlecht beißen. Ja, wobei ich möchte auch nicht von einem Yorkshire gebissen werden. Schön ist es sicher auch nicht. Ja, aber es ist passiert halt, er ist geklaut worden. Ja. Mhm. Meine Mutter rief mich dann noch sofort an und also ich war auch sehr traurig, ich habe auch geweint. Mhm. Und das hat mich heute so mitgenommen und ich habe jeden Abend habe ich an meinen Hund gedacht, ja, dass ich ihn vielleicht mal wiedersehe. Und ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, dass er in der Versuchsanstalt gelandet ist oder im Tierheim oder so. Hattest du eigentlich gerade den Namen schon gesagt? Ja. Wie denn? Vom Hund, der war ja? Teddy. Teddy. Ja. Mhm. Und mein Bruder, der ging vor 4 Tagen mit meiner zukünftigen Schwägerin, mein Bruder Frank und die Michaela, in der Stadt in Duisburg spazieren und einkaufen. Mhm. Ich war bei ihnen zu Hause und habe da aufgepasst. Und da riefen die mich auf einmal an, sagt mein Bruder hier, Christoph, sag ich, ja, ich habe den Teddy gesehen. Sag ich, wie, du hast den Teddy gesehen? Ja, sagt er, im Kaufhaus habe ich den Teddy gesehen. Das ist hundertprozentig, ich habe ihn wiedererkannt, das ist eindeutig. Das kann nur er gewesen sein. Da habe ich gefragt, wo das war. Er sagte, an der Galeria. Und dann habe ich mich sofort ins Taxi gesetzt. Ich habe ein Taxi gerufen, 2 Minuten später war es da. Mhm. Bin sofort mit dem Taxi dahin gefahren, habe meinen Bruder erst im Geschäft gesucht und haben auch gefunden. Und dann sind wir im Kaufhaus, das ist ein riesengroßes Teil, sind wir dann gucken gegangen. Mhm. In allen möglichen Abteilungen. Mhm. Plötzlich kommt mir eine alte Frau entgegen mit meinem Hund. Mit Teddy? Mit Teddy, ja, an der Leine. Und Teddy hat dich sofort erkannt? Er hat mich sofort erkannt. Ja. Er wollte los und nur gestrampelt am Jaulen und alles. Mhm. Ich bin auch direkt hin, hab ihn direkt mal gestreichelt. Und ja, die Frau, die nahm den Hund sofort an sich, hat ihn auch so um das Geschirr gepackt, richtig feste. So dass der erste Versuch, ich wollte jetzt erstmal den Hund entreißen. Mhm. Weil das ist ja mein Hund, meine Emotionen. Du warst dir ganz klar und ganz sicher, er ist es. Es ist ja Teddy. Das kann nur er gewesen sein. Niemand guckt so wie Teddy. Richtig, ja, genau. Das ist also so zutraulich, auch der Blick und alles von ihm. Mhm. Wie ging's weiter? Ja, und auf der Rolltreppe wollte ich ihn dann entreißen im ersten Moment, wegen meinen Emotionen, die sind nur so hochgekocht. Ist klar, ne? Ja, und dann hat er aber nicht geklappt, weil die ihn zu gut festgehalten haben. Mhm. Ja, mein Bruder, meine Schwägerin, die haben dann im Kaufhaus die Polizei schon alarmiert. Mhm. Alles nicht. Gab es ja nicht Schreierei zwischen dir und der Frau? Hast du nicht gesagt, hier, sie haben meinen Hund, geben sie ihn wieder raus? Oder? Ja, ja, richtig. Und was sagt dir die Frau? Nein, kann nicht sein, das ist mein Hund und den habe ich gefunden und so. Sag ich, wie gefunden? Sag ich, ja. Hat die mir direkt so gesagt, ne? Mhm. Hat sich auch so oft widersprochen, die Fundorte haben sich ständig gewechselt. Also richtig Theater zwischen euch beiden. Ja, spann uns nicht auf die Folter, wie ging es weiter? Ja, wie ging es aus? Wir waren ja auch auf der Straße gewesen und da war eine riesen Schreierei, die ganzen Leute, die haben gedacht, ich will der Frau sonst was, ne? Weil die wussten das ja nicht. Mhm. Ja, und auf jeden Fall bin ich schon hinterher gelaufen zum Auto und alles und hatte die eine Frau, da waren ja 2 Frauen gewesen, hat sie mir gesagt, junger Mann, wie viel möchten Sie für den Hund haben? Möchten Sie 200 Mark haben? 300 Mark? Sag ich, nein, sag ich, stecken Sie Ihr Geld weg, geben Sie mir nur meinen Hund wieder. Mhm. Wie viel wollen Sie haben? 500 Mark, 600 Mark, 700 Mark, 800 Mark, wie viel wollen Sie haben? Nennen Sie den Preis. Ja, und ich habe also... Also das war ja schon Schuld, ein Geständnis, ne? Ja, ja. Ich habe mir dann die Autonummer aufgeschrieben. Ach, die sind mit Teddy weggefahren? Ja, die sind mit Teddy wie weggefahren. Wie dramatisch. Ja. Und du standst dann da, und völlig aufgelöst, da, und ja, Teddy fuhr davon. Richtig, ich habe auch richtig Tränen in den Augen gehabt. Ja. Die Autonummer hast du aufgeschrieben? Ja. Und dann? Dann habe ich den Freund meiner Mutter angerufen, den Peter. Mhm. Und der hat sofort über irgendwie Bekanntenkreis die Adresse rausgefunden und die Telefonnummer. Mhm. Ja, und dann ging es natürlich erstmal hin und her, anrufen und so, ne? Und meine Christoph, Mutter, letztendlich... Ja. Wir halten das nicht mehr aus. Hast du Teddy wiedergekriegt? Ich habe den Teddy wiedergekriegt, jawohl. War es dann sehr dramatisch oder habt ihr euch dann doch relativ schnell geeinigt? Die Einigung ging so vonstatten, dass der Besitzer, der damalige da, ne, hat das gesehen, dass der Hund zu uns gehört. Und was ich schon sagen wollte, der Hund, die Besitzer haben selber gesagt, dass der Hund beinahe eingeschläfert worden wäre. Wer hat denn den jetzt geklaut? Hat jetzt diese alte Frau den geklaut? Oder? Nein, nein, die haben den selber aufgepäppelt. Die haben den auch gefunden. Die haben den schwerstens misshandelt gefunden. Ach so, ach so. Also er ist von irgendjemandem Dritten geklaut worden, ja, misshandelt worden und die haben ihn gefunden. Ja. Und denen war der Hund auch ins Herz gewachsen schon. Ja, denen war es. Ach so, dann kann man das ja auch verstehen, ne? Dass die nun auch so reagiert haben. Ja, klar. Besuchst du denn schon mal mit Teddy diese alte Frau nochmal? Ja, der Kontakt besteht immer noch. Wäre doch ganz nett, freut die sich ja auch. Und, ja. Also, Mann, das ist ja wie ein Krimi. Ja, das war, und Mann, die haben auch Rechtsanwälte eingeschaltet und alles, das war so ein Hin und Her. Und die Freude bei mir, die ist jetzt so enorm auch. Ne? Ja, das glaube ich. Jetzt treibt mich ständig eine Frage rum. Ja. Christoph, du bist ein junger Mann. Menschen, ja. Ne? Vielleicht sogar ein stattlicher junger Mann, weiß ich nicht. Jawohl. Es ist ja ungewöhnlich, dass dann ein junger, stattlicher Mann so ein kleines Hündchen hat. Ne? Normalerweise, ich will keine Klischees verbreiten, aber normalerweise sieht man ja ältere Leute oder junge Mädels mit solchen kleinen Hündchen. Und zwar kam das so zustande, aus dem entfernteren Bekanntenkreis, die hatten diesen Hund, der war dann 3 Monate alt und ich habe auch öfters mal gesehen, wie es dem Hund ging. Den ging jetzt also meiner Meinung nach nicht gerade so toll. Und plötzlich wollten diese Leute den Hund nicht mehr haben, weil er wohl zu viel Arbeit gemacht hat. Ne? Junger Hund, Welpe, ne? Macht eine Wohnung und so. Das ging dir ans Herz und hast gesagt, ich übernehme ihn. Die wollten ihn ins Tierheim bringen, da habe ich sofort gesagt, nein, den Zwockel nehme ich mit. Wenn du auf der Straße mit ihm gehst und die anderen Jungs vielleicht mit irgendwelchen größeren Tieren, die wir gar nicht alle benennen wollen. Ich habe, da muss ich auch noch zu sagen, kann überhaupt nichts passieren, weil ich habe noch einen Schäferhund Rottweiler mit. Ach so, dann ist alles klar. Ich wollte auch fragen, ob du dich schämst, wenn du alleine mit so einem kleinen Hundchen da gehst. Nein, überhaupt nicht. Aber dann bist du ja auch anders noch ausgestattet. Ihr Liebe, da braucht man sich schon nicht für schämen, wenn man... Nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja so durchgedrehte Jungs, die sich halt auch profilieren wollen und ihre Potenz nach außen zeigen wollen, wenn sie mit irgendeinem Pitbull herumlaufen. Die haben vielleicht irgendein Reptil zu Hause oder sowas, oder eine Schlange. Christoph, danke für deinen Anruf. Schön, dass Teddy wieder da ist. Ja, Domian, kannst du mir eine Autogrammkarte schicken? Machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse und dann kriegst du eins. Ja, soll ich denn jetzt nochmal auflegen? Leg mal auf und du wirst gleich nochmal angerufen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ach, Teddy ist wieder da. Gott sei Dank. Jetzt bin ich gespannt auf Marianne. Marianne ist nämlich jetzt als nächste dran und die ist 44. Marianne, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was hast du uns zu erzählen? Ja, ich fahre total auf Meerschweinchen ab. Also mein erstes Meerschweinchen hieß Yogi Woodstock. Yogi Woodstock ist auch schön. Und war ein Bock und auch sehr auf mich fixiert, weil es war ein Einzeltier. Nennt man beim Meerschweinchen das Bock? Heißen die Männer Meerschweinchen Böcke? Ja, ja. Ach, und die Frauen Meerschweinchen? Das weiß ich nicht. Weibchen, denke ich mir, weiß ich nicht. Böcke nennt man. Naja, und er war halt sehr auf mich fixiert, weil er eben Einzeltier war und ich habe ihn häufig mitgenommen. Das heißt, im Fahrrad, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich ihn hinten dann, habe ich so einen Transportbox, den richtig schön ausgestaffiert, damit er sich da wohlfühlt, bin ich mit ihm gefahren. Er ist auch nicht raus, habe ich natürlich darauf geachtet, dass er nicht rausspringen kann und so. War so immer ein Ereignis in der Straße für die Kinder, die rannten uns hinterher. Mochte er das denn, das Fahrradfahren? Ja, total. Auch im Auto, so auf dem Beifahrersitz, habe ich ihn dann auf den Schoß genommen, ist er mir auf die Schulter geklettert, hat rausgeguckt und da war ganz stark. Dann bin ich mit ihm einkaufen gegangen und auch so im Supermarkt, die Kassiererin hinter mir standen dann 4, 5 Leute, ach, ist ja süß, und dann hat sie ihre Meerschweinchen-Geschichten von ihren Kindern auch von sich selber erzählt. Darf man denn überhaupt ein Meerschweinchen mit in einen Supermarkt nehmen? Naja, ich meine, ich denke eigentlich nicht, bei Aldi bin ich rausgeflogen. Bei Aldi bist du rausgeflogen, Aber sonst auch einmal war ich da so im Drogeriemarkt und die Verkäuferin auch gesagt, ach, ist ja süß und so. Und dann darf ich den haben und dann hat sie also praktisch mir das Tier abgenommen, hat sich das auf den Arm genommen, sich hinter die Kasse gesetzt, hat dann die Kunden bedient, kassiert und ich bin in der Zeit in Ruhe einkaufen gegangen. Deswegen haben die einen Bombenumsatz gemacht in dem DM-Markt, ne? Das Meerschweinchen da. Ja, und leider ist er dann mit 1,5 Jahren, hat er dann, das ging dann ruckzuck, dass er irgendwie ganz komisch drauf war und ich bin dann besorgt zum Tierarzt gegangen. Und so 3 Tage später haben wir festgestellt, dass er einen Tumor hat. Dann habe ich ihn operieren lassen nochmal, aber er ist dann nicht mehr aufgewacht. Also das war dann sehr schlimm. Ich hatte 1,5 Jahre gehabt. Also ich war sehr, sehr fertig. Ich habe also wirklich nur geheult. Und wie alt warst du da? Du bist jetzt 44? Ja, da war ich dann so. Ist doch gar nicht lange her. Ja, da war ich 41,5. Also ich habe mir zum 40. Geburtstag geschenkt. Ne? Und also es war schon sehr heftig. Da habe ich auch überlegt, was tue ich denn jetzt mit dem toten Tier? Weil klar, ich gebe ihn nicht einfach zum Tier zum Entsorgen. Und dann ist mir eben eingefallen, wäre ja eine Möglichkeit, dann habe ich ihn auf der Ohrenstelle bei meiner Mutter begraben. Ist ja eigentlich verboten, interessiert mich dann aber nicht. Was sollst du mit zum Tier in der Stadt machen? Ein kleines Bäumchen gepflanzt, da liegt er jetzt. Und dann habe ich mir... dann habe ich mir dann später 2 Mädchen gekauft, 2 Meerschweinchen, Celine und Kim. Wie heißt sie? Zwilling und Kim? Celine und Kim. Ja, und die sind natürlich auch total bezaubernd. Sie sind stubenrein. Also mir kam gerade mal meine Vergangenheit hoch. Als du sagtest, dass er so krank war, mein armer Purze hatte auch einen Krebsgeschwulst. Ja, das ist ganz sehr häufig bei Meerschweinchen. Und zwar an der Pfote, an dem Pfötchen hat er das. Und da ist er so krank gewesen, dass er dann auch eingeschläfert werden musste. Und das war so traurig. Und leider ist er dann auch da geblieben, wo er eingeschläfert wurde. Ich war noch klein, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist er irgendwie in eine Tierverwertungsanstalt gekommen oder so. Sehr traurig. Aber du hast jetzt zwei neue. Genau, ich habe jetzt zwei neue, also die habe ich mir dann, also ich wollte erst gar kein Tier mehr haben, weil ich war wochenlang fertig, also ich habe wirklich nur geheult und das Schlimme war dann halt, dass ich in mein Zimmer reingekommen bin und habe diesen riesen Käfig gesehen. Mhm. Ich habe ihn dann stehen lassen, alles sauber gemacht und so, seine ganzen Sachen waren noch drin, Häuschen und so. Ich bin dann immer so das Erste, was ja eigentlich auch sonst war, weil der erste Reflex war mal reinkommen zum Käfig und das Tier rausnehmen, weil wenn ich nach Hause kam, der hat auf mich gewartet, also es gab so Abstufung. Wenn ich um 2 Uhr gekommen bin, nachmittags war es zu früh, hat er gepennt. Mhm. Bin ich um 3, 4 gekommen, wurde ich erwartet, da hat er wie so ein Hund sich gefreut und aufgesprungen. Bin ich aber so 5, 6 gekommen, also ein bisschen später, dann musste er mich ignoriert, dann war er sauer. Ah, ja. Da musste ich erst mal wirklich betteln. Ne? Du lebst alleine? Ich lebe alleine. Und bist berufstätig? Also ja, eingeschränkt. Das heißt, ich arbeite zu Hause. Wir hatten schon mal vor einer ganz langen Zeit miteinander telefoniert, da habe ich dir erzählt, dass ich eine Agoraphobie habe und Schwierigkeiten habe alleine. Ja. So, und das ist halt auch so, das ist auch ganz das Tolle, wenn ich manchmal so Tage habe, wo es mir sehr schwer fällt rauszugehen, aber ich raus muss, klemme ich mir halt so ein Tier unterm Arm und dann geht das einfach wunderbar. Hast du aber in regelrecht einen Meerschweinchen-Tick, ne? Wie kommt es gerade, dass du so gerne Meerschweinchen magst? Ja, es ist eigentlich ganz komisch. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, von Kindheit an, und war also ein totaler Hundefreak und wollte so gerne. Und dann war klar, ich kann halt dem Hunden regelmäßig das Gassi gehen nicht gewährleisten, aufgrund der Straßenangst. Und dann ist für mich klar, dass ich es was nicht machen kann. Bin wirklich 20 Jahre verzweifelt rumgelaufen, so mit dem Gedanken nach, Mensch, ich hätte gern Haustier welches. Bin alles so durchgegangen. Da ist natürlich ein Meerschweinchen ideal. Ja, natürlich. Mhm. Und hatte dann auch zweimal Meerschweinchen so betreut, ganz früher so. Mhm. Das war dann, da bin ich aber gar nicht drauf gekommen, erst viel später eben. Aber das Süße an Meerschweinchen ist ja auch, dass die einen erkennen, ne? Die kennen einen nach einer gewissen Zeit und da kann man auch so, nicht doll natürlich, aber eine gewisse Beziehung schon aufbauen. Oh, die haben eine sehr starke Beziehung zu mir, würde ich sagen. Also wir haben zum Beispiel jetzt, haben wir sie hier auf dem Bett gelegen, zu dritt vor der Rotlichtlampe, weil es an einem Meerschwein erkältet ist. Und da lege ich mich automatisch davor. Und also dann haben die sich so bei mir eingekuschelt und so weiter. Also ich bin da, die sind auch sehr, wirklich auf mich fixiert. Nimmst du denn jetzt die beiden auch mit raus auf die Straße? Den einen habe ich eben mehr rausgenommen, weil es mir eben leid hat, ihn alleine zu lassen. Die beiden nehme ich auch mit raus, teilweise zusammen, dann im Fahrradkörbchen hinten drin oder einzeln mal abwechselnd. Mhm. Ne? Was mögen deine Meerschweinchen am liebsten? Fressen, trinken? Löwenzahn. Die werden auch sehr verwöhnt, wenn ich Besuch bekomme und Löwenzahnzeit ist, also so Frühling, Sommer und so weiter, bringt der Besuch auch immer automatisch gepflückten Löwenzahn von draußen mit. Die kriegen Geschenke. Ein Freund von mir, der war vor ein paar Monaten in Westdeutschland, die Eltern haben ein großes Grundstück. Ja. Da hat er mir 2 Riesenpakete gemacht, adressiert an die Meerschweine mit Heu. Wie nett. Ja, also. Ich hatte mal in Pflege, das war auch schon eine ganze Weile her, einen Chinchilla. Die sind auch putzig. Kennst du? Habe ich noch nicht live erlebt. Ja, die sind sehr schön. Die sind sehr scheu und sehr skeptisch erstmal, aber wenn die Zutrauen gewonnen haben, sind die schon sehr putzig und sehr schön. Meine sind auch sehr zutraulich. Die Leute wundern sich auch so, wenn ich mit denen draußen bin, dass die eben sehr, also nicht schreckhaft sind oder so, sondern so eher auf die Leute zugehen oder gucken und neugierig sind. Die sind halt eigentlich von mir gewohnt, auch die Tiere. Marianne und ihre Meersäue. Und da muss ich noch kurz sagen, sie sind stubenrein. Sind stubenrein. Also wenn ich zum Beispiel mit denen auf dem Bett sitze hier und kuschel, also ich habe dann ihre Schmusedecke hier drauf. Ist das wahr? Ja, die quieken. Also das heißt, es gab schon einige Unfälle. Das heißt, es gab durchaus Tage, wo ich dreimal duschen musste, so am Anfang. Ja, ja, weil und die köcheln nicht in dein Bett? Nein, überhaupt nicht. Ein kleines bisschen Pipi mal ins Bett und nee, so? Nee, also erstmal habe ich eine dicke Schmusedecke drauf, dass wirklich nichts in meinem Bett passieren kann. Und die sind dann auf der Decke oder leg mich so hin und lege sie mir dann auf die Brust oder auf den Bauch. Und dann, wenn sie unruhig werden und quieken, dann weiß ich Alarm. Ja. Jetzt keine Sekunde verschleudern, sonst wirst du das. Und die warten wirklich und dann, ich habe sie in Kiffchen reingesetzt und dann geht's gleich los. Gucken die beiden auch zu jetzt im Moment? Ja. Ju. Tschüss. Lass grüßen. Ja, danke schön. Tschüss, Marianne. Tschüss. Rainer, 28. Ja, hallo, lieber Domian. Lieber Rainer. Wollte ich mal sagen, wir kennen uns schon. Wir kennen uns schon? Wir haben schon 5-mal miteinander gesprochen. Nein, das ist doch nicht wahr. Kein Problem bei dir durchzukommen. Wie ist das denn? Das ist doch unglaublich. Ja. Wir kriegen 1000 Beschwerden, dass die Leute nicht durchkommen. Du kommst 5-mal durch. Ja, ich du hast einen Stichpunkt. Ein Zaubertelefon. Aber lass uns jetzt über dein Thema reden. Ja. Also ich habe zurzeit 7 Katzen. 7 Katzen. Unser Mädchen, die Mickey, die ist ausgebüxt und hat dann 4 Babys bekommen. Mhm. Da Davon sind 3 durchgekommen, 1 ist gestorben. Und eine haben wir halt in der Mülltonne gefunden, eine Katze. Wie in der Mülltonne gefunden? Ja, im Park lag die in der Mülltonne drin, ein kleines Wesen. Aber sie lebte noch? Ja, sie lebte noch. Wir direkt zum Tierarzt geflitzt, haben sie wieder aufgepäppelt. Ja, und ihr geht jetzt ganz gut. Und dann den Echse, der haben wir im Keller gefunden, der war ganz abgemarkert. Das ist der Pushkin. Wie, bei euch im Keller? Bei uns im Keller. Da war so ein kleines Fenster, wo wir früher gewohnt haben, der ist da runtergerutscht und kam nicht mehr raus. Da haben wir so ein Winseln gehört. Ja, und dann haben wir den gefunden, auch aufgepäppelt. Ja, und jetzt haben wir 4, die uns gehören. Und die anderen 3, die sind schon, die gehen jetzt nächste Woche weg. Ach so, die gehen weg. Ja, das. Aber das Schönste ist, der Pushkin, jetzt sagst du vielleicht lachen, aber der ist ein Fan von dir. Der das guckt, ich schwöre, das ist jetzt kein Witz, irgendwann besorge ich mir mal ein Bild und dann wird das sehen. Pushkin. Der guckt jeden Abend mit mir, um 12:45 wird er ganz nervös, setzt sich bei mir auf den Schoß und ist am Gucken. Und das heißt, Pushkin sitzt jetzt vor dem Fernseher? Ja. Das ist ja eine tolle Sache. Und dann ist er immer so komisch am Gackern. So ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt. Wenn ich jetzt so Pushkin sage, ne? Ja. Hallo Pushkin, reagiert er darauf? Ja, ja, der reagiert darauf. Der ist ganz aufgeregt jetzt am Gucken. Ja, ja, der Mann im Fernsehen sagt mein Name, denkt er jetzt. Ja. Was meint er wohl damit? Er macht sich sicher Gedanken jetzt. Ja, ja, der ist jetzt ganz aufgeregt am Gucken, die Ohren ganz stark. Ich würde jetzt gerne ihm irgendwie ein Mäuschen rüberschieben durch den Fernseher, aber das geht ja leider nicht. Ja. Sag mir mal eben, wer uns ist. Bist du verheiratet? Hast du eine Freundin? Ja, ich bin verheiratet. Und wie groß ist eure Wohnung, wenn ich fragen darf? 75 Quadratmeter. Ist nicht so ganz groß, ne, für so viele Tiere. Doch, wir haben so viele Treppen, also wo es nach oben geht, die haben hier noch Platz zum Rasen. Achso, eine Maisonette-Wohnung ist das? Ja, ja. Ja. Auf 3 Etagen. 7 Katzen ist schon ziemlich viel. Ja, aber 3 gehen aber noch weg. 3 gehen jetzt weg, ja. Und einer davon noch, der kann sprechen. Der kann sprechen. 2 Dann, Wochen nur. Bitte ihn nochmal bitte ans Telefon. Das macht er nicht, das gefällt. Eine Katze, die sprechen kann? Ja, Mama und Hunger. Du willst mich verarschen. Nein, ich schwöre. Rainer, Katzen können doch nicht sprechen, das wissen doch alle. Ach, da wirst du nachher hören, wenn noch welche kommen mit Katzen. Nur die Katzen haben, die können da bestätigen. Katzen können sprechen, ja, meinst du? So, Mama und Hunger, so Hunger. Meint er denn auch Hunger damit, wenn er Hunger sagt? Ja, dann gehe ich direkt mit ihm runter und dann ist er am Mauzen und will was zu fressen. Ich überlege gerade, ob mein Purzel auch sprechen konnte. Wenn man genau hinhört, könnte es vielleicht sein. Ne? Ja, ja. Jeder sagt das. Aber du liebst deine Katzen aber heiß und innig, ne? Oh ja. Eine Perserkatze haben wir da drunter. Die haben wir geschenkt bekommen wegen Allergie. Und dabei ist es dann nachher auch geblieben. Einer war nur geplant, das ist der Sprechende. Und andere sind Findlinge. Sag mal, so viele Katzen in einer Wohnung, auch wenn du jetzt 3 wieder abgibst. Ich habe, wie gesagt, keine große Ahnung von Tieren, Haustieren, habe auch im Moment kein Haustier, aber schon lange keins mehr. So ganz intuitiv würde ich denken, es ist doch nicht in Ordnung. Die haben gar keinen Auslauf in so einer kleinen Wohnung. Doch, die haben Auslauf genug. Die ja gut, aber nur in den 75 Quadratmetern. Ja sicher, das reichen, aber das sind reine Wohnungskatzen. Meinst du nicht, dass die mal Bock haben, mal richtig schön raus durch den Garten und eine Maus zu jagen und einen Vogel hinterher? Das kennen die ja, ne? Die sind ja von klein auf, vom Baby auf in der Wohnung gewöhnt. Die haben zwar noch eine Terrasse, eine große, da dürfen sie ab und zu mal drauf. Die flitzen Treppe rauf, Treppe runter und das macht ihnen unheimlich Spaß. Also ich Katze wäre, würde ich von wilden Garten träumen und sowas. Das schon. Vielleicht von wilden Kaninchen, die ich richtig so ärgern kann und so. Ja. Aber sagt er das noch was? Privatdetektiv. Privatdetektiv? Ja. Du willst mir jetzt noch eine andere Geschichte wahrscheinlich erzählen. Ja. Ich habe manchmal ein ganz gutes Gedächtnis und ich glaube auch, worauf du hinaus willst, zu wissen. Und deswegen habe ich noch eine ganz, ganz große Bitte an dich. Rainer. Ja? Ja, bitte, sag. Ja, ich möchte nur einen Aufruf starten. Nämlich was? An Ärzte, die jetzt zuhören. Oder eine Klinik. Wenn die die Möglichkeit haben, mich umgehend aufzunehmen, die eine Operation machen können, das ist, ich brauche dringend eine Morphinpumpe. Und ich habe noch ein Elektronenimplantat in mir, das muss dringend raus. Pass mal auf, Rainer. Ich schlage dir mal Folgendes vor. Das passt mir wirklich überhaupt nicht in unser heutiges Thema rein. Wir unterhalten uns an einem anderen Tag nochmal. Ja. Entweder morgen oder Anfang nächster Woche. Ja, an einem offenen Abend, weil das ist ein bisschen seltsam, das in diese Haustiergeschichte reinzubauen. Ich weiß, aber ich habe so halt solche Schmerzen, da hatte ich gedacht, ich könnte den einen mal machen. Nee, aber mein Ehrenwort, drauf. Vielleicht unterhalten wir uns morgen oder spätestens am Montag. Ja, abgemacht. Wir haben mir deine Telefonnummer und rufen wir dich nochmal an. Ja, ist in Ordnung. Rainer, bis denn. Gut, vielen Dank und tschüss. Mach weiter so. Okay, ciao. Ach. Ich schaue auf die Uhr, was sehe ich? 1.30 Uhr und 55 Sekunden. Wir machen Pause. die Sekunde, 1.32 Uhr. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Ich und mein Haustier. Erzählt mir alles von euren Lieblingshaustieren, von euren Haustieren. Vielleicht habt ihr auch ganz ungewöhnlichen, ausgefallene Haustiere. Was habt ihr mit euren Haustieren schon alles Schräges, Schönes oder vielleicht auch Trauriges erlebt? Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Begrüße jetzt ganz herzlich, 75 Jahre alt, Cäsar. Hallo? Ja, hallo, Jürgen, darf ich du zu Sie sagen? Ja, ich sage ja auch du zu dir. Ja, alles klar. Alles klar. Hauptthema Schildkröte. Ja. Ich bin allein. Ja. Und ich habe Moment mal, was ist denn mit meinem Telefon los? Ich höre dich gut. Ich habe zwei Tiere. Ja. Eine Schildkröte und ein Vogel. Mhm. Also einen Vogel habe ich sowieso. Was hast du denn für einen Vogel? Ein Kanarienvogel, mhm. Den habe ich vor 3 Jahren im Garten aus den Krallen einer Katze gerettet. Gerettet, ja. War er schon verletzt? Der war schwer verletzt. Ich habe, der war 14 Tage in Behandlung, mhm. Und der sitzt jetzt, na, jetzt habe ich ihn zugedeckt, mhm. Aber das ist mein Freund, ja? Ja. Obwohl er mich beißt, wenn ich in den Käfig reingehe. Ach, das meint er wahrscheinlich liebevoll. Ein Futterneid. Futterneid, genau. Ja. Und die Schildkröte, erzähl mir von deiner Schildkröte. Ja, das ist eine Länge, wie viel Zeit gibst du mir? Ach, versuch's mal kurz zu machen. Ja, vor 45 Jahren ja. Fuhr ich mit dem Auto über die auf der Straße und sah ein Gebilde, das sich fortbewegte. Ich denke, den Tennisball, nee, das gibt's nicht. Bin ich ausgestiegen, habe die Schildkröte von der Straße weggeholt. Also das war in Deutschland? Bitte? Das war in Deutschland? Ja, ja. Vor 45 Jahren kroch eine Schildkröte über eine deutsche Straße. Das ist richtig. Die habe ich mitgenommen und die war Tennisball groß. Mhm. Inzwischen wiegt sie 1 Kilo. Mensch, so alt ist die jetzt schon? Ja, durch meine Pflege, ja. 45 Jahre hast du diese ja. Schildkröte schon. Die hat dich also quasi einen ganz großen Teil deines Lebens begleitet. Das ist richtig. Sag mal, ich nehme den Hörer mal aufs andere Ohr. Ja, mach das. So, jetzt geht's weiter. Also da warst du damals im zarten Alter von 30, ne, als du sie gefunden hast. Das ist richtig, ja. Kann man, ich habe keine Ahnung von Schildkröten, kann man zu Schildkröten auch ein persönliches Verhältnis aufbauen? Kennt die dich? Das persönliche Verhältnis ist, eigentlich gibt's ja nur 100%. Das ist 101%. 101%? Ja. Wie heißt sie? Das ist ein Mann und ich habe sie Peggy genannt. Peggy? Ja. Ein Mann, aber Peggy. Ja, nee, ich habe eben in der Sendung gehört, jedes Tier hat seinen Namen. Ah ja. Und, aber auf Peggy reagiert sie nicht. Jetzt komme ich zum Hauptthema. Ja, bitte. Ich habe sie gefunden, ich habe mich bei Grzimek, wie heißt er denn? Ja, Grzimek, ist richtig. Ja, und Bücher habe ich mich informiert, die ja. essen Salat ja. und das hat sie auch. Salat, Tomate, Banane ja. und so weiter. Mhm. Und das ließ langsam nach. Und dann kriegte ich Besuch von einem, ja, wie soll ich sagen, Kollegen vom WDR. Vom WDR? Das ist richtig, mhm. ja. Namen brauche ich nicht zu Nö. Sagen. Das ich heißt? Ich habe nur Sender Zitrone. Und der hat gesehen, dass ich, ich fange nochmal von vorne an. Das Haus hat hinten im Garten ein eigenes Gebiet. Mhm. Das ist richtig streng umgrenzt und mit Fliegendraht mhm. oben abgedeckt. Und da wohnt Peggy? Da wohnt Peggy mhm. und die hat ein Styroporhaus. So wie die Sonne weggeht, geht sie da rein. Du wolltest sogar erzählen, dass Peggy irgendwann nicht mehr richtig gefressen hat und da kam ein Kollege. Ja. Von euch da, nicht? Ja. Und der hat gesehen, dass ich habe auch Katzen gehabt, der hat eine Dose Whisky, oh Gott, Mensch, man darf ja keine... Macht gar nicht, du heißt ja auch Cäsar, insofern ist es ja egal. Ja, der hat die gesehen und hat gesagt, pass mal auf, ja. jetzt machen wir Folgendes, jetzt geben wir, jetzt nimm mal einen Löffel und ob du es glaubst oder nicht, Jürgen, die ist mit dem Kopf da reingegangen, mhm. In das Katzenfutter. Ja. Und jetzt Also ich mache jetzt im Augenblick ein Experiment. Experiment, ein Versuch. Du. Ja. Ich will jetzt feststellen, weil Grimitzek, der hat gesagt, eine Schildgröße wird 200 Jahre. Und das will ich jetzt nachforschen. Dann musst du natürlich dir für dich auch sehr viel vornehmen, ne? Du bist jetzt 75. Ach so. Dann musst du. Ja, nee, daran habe ich nicht gedacht. Ja, müsstest du vielleicht nee, auch. Aber die Hauptsache von dem wissenschaftlichen Experiment, was ich jetzt. Oh, ich hab's aus. Experiment. Ja. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich will feststellen, die ist jetzt. Frist. Ja. Ja, ein Tier ist ja auch nur ein Mensch. Ja. Die frisst jetzt schon 10 Jahre lang Katzenfutter. Und es geht ja prächtig. Wann sagt das Tier Miau? Also Hauptsache, es geht dir gut und der Schildkröte gut, Peggy gut und auch den Vögelchen. Lieber Cäsar. Nee, pass auf, doch. Jetzt kommt das Negative. Na, was denn? Die traurige Sache. Die hat ihr Häuschen vollkommen geschützt und eine Erdratte ist durch den Boden reingekommen in ihr in ihr Revier, ja. Und sie hat ne Schildkröten wollen ja immer raus, mhm. Und dann fallen sie auf den Rücken und du kennst ja die Geschichte, mhm. Vielleicht die Geschichte, wenn die auf dem Rücken liegen, dann hat denn die Ratte los. Hat die Ratte der Schildkröte was getan? Sag mal, kannst du hell sehen? Ich frage dich jetzt, ja, nur wenn du so anfängst zu erzählen, befürchtet man das ja. Die hat die Hinterbeine angeknabbert, mhm. Und den wie heißt das, das Hinterteil, Kloake. Mhm. Die Kloake hat sie auch angeknabbert. 14 Tage in Hannover ist die vollkommen wieder in Ordnung. Ja. Die, im Augenblick macht sie das, was ich eigentlich möchte. Die macht ihren Winterschlaf. Ihren Winterschlaf. Und es geht ihr wieder gut. Sie ist wieder gesund und fit. Ja. Gott sei Dank. Lieber Cäsar, jetzt machen wir Schluss. Schön, dass du angerufen hast. Und ich wünsche dir und deiner Schildkröte ein langes, langes, langes Leben. Vielleicht schafft ihr beide ja die 200. Ja, das wünsche ich dir auch. Ja, ich hoffe das auch, natürlich. Alles Gute, Cäsar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der Mike. Und Mike ist 23 Jahre alt. Hallo, Domian, hier ist der Roman. Hallo, hey. Auch zu Hause an den Bildschirmen. Hey, du sollst aber eigentlich Mike heißen. Roman, bin ich jetzt im Fernsehen? Nee, du bist noch nicht im Fernsehen. Ich habe eine Vogelspindel, die hat einen Gipsball. Willst du die mal haben? Ich glaube, verarschen kann ich mich selbst. Tschüss auch, ne? Ciao. Katja ist dran und Katja ist 23. Die kommt auf Ideen, ist echt der Hammer. Katja, mein Haustier und ich. Ja, ne, meine Haustiere und dein Nähhaustier und du. Mhm. Erzähl. Also, ich habe erst einmal ein Kaninchen. Ein weibliches Häschen. Ja. Die heißt Wilma. Ja. Ja, und die hat die Angewohnheit, mit Stofftieren zu spielen. Also ach. Alles, was sich auf den Boden setzt, das wird genommen. Also meistens ist es irgendwie so ein kleines Schwein, so wie das Babe auf dem Film. Mhm. Und ja, damit rennst du dann durch die ganze Wohnung, also durch das ganze Zimmer, weil ich bin immer der Meinung, man sollte solche Tiere nicht nur im Käfig halten, das ist halt nicht gerade artgerecht, weil die leben ja auch in Rudeln draußen eigentlich. Aber das Häschen ist bestimmt nicht stubenrein, ne? Also auf Teppich schon. Auf Teppich macht sie komischerweise nicht. Die weiß es dann, dass sie das nur da machen, davor ich auch wischen kann. Das weiß die. Also sie hat Respekt vor Persern. Anscheinend. Perserteppich, ja. Was ihr da habt. Ja, ich habe auch nur in einem Raum, wo ich sie dann sowieso nicht rauslasse, Teppichboden. Mhm, nur halt, dass nicht der Käfig nicht unbedingt auf dem blanken Boden dann steht. Also es gibt die Wilma. Ja, gut, den also die Stofftiere. Und Stofftiere. Ja, also die zerrt sie dann erstmal so durch den ganzen Raum und schiebt ein wenig durch die Gegend und so. Mhm. Und bis es dann die richtige Position hat. Ach, du meinst mit Haustieren die Stofftiere auch? Ja. Also als lebendiges Tier gibt es nur Wilma. Ja. Ach so. Ja, und einen Hund habe ich noch, aber zu dem komme ich später. Ja. Ja, also die Wilma und das Stofftier, mhm. Das schiebt sie dann, wie gesagt, durch den ganzen Raum, bis sie dann irgendwann mal die richtige Position hat und dann setzt sich drauf und rammelt das Teil. Ach, das ist ja richtig schmutziger Sex mit Plüschtieren. Ja, ich weiß nicht, also es ist wie gesagt eine Häsin, wenn ein Rammler sowas macht, dann verstehe ich es ja noch. Aber das ist eine lesbische Häsin. Ja, ich weiß nicht. Also und die sucht sich immer weibliche Kuscheltiere raus. Ja, naja, gut, das Babe, ich weiß nicht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ja, das ist vermutlich dann ein Weibchen. Ja, vielleicht. Und dann wird die ganz heiß und dann geht's da zur Sache. Ja, was ich alles höre heute hier wieder. Die macht es dann eine Minute oder so mit und dann, voller Power und dann ist sie immer ganz erschöpft und liegt irgendwo im Eck und schnauft. Dann stöhnt sie einmal richtig ab, legt sich dann in die Ecke. Also stöhnen habe ich noch nicht gehört. Wir haben ja gerade schon von sprechenden Katzen gehört. Warum nicht beim Orgasmus stöhnende Häschen? Ich habe bei meinen Eltern zwei Katzen, die machen das auch. Die sprechen auch? Ja, also ich meine nicht so direkt, aber man kann sich da schon was zusammenreimen. Ja. Also auf jeden Fall, Wilma mag Sex. Ja, allerdings. Jeden Tag eigentlich? Ja. Und nimmt sie nur immer das Schweinchen oder auch schon mal ein anderes Tier? Ja, also ich habe immer entweder das Schwein auf dem Boden sitzen oder so eine Plüschkatze mit ganz viel Haaren und da kaut sie dann erst immer an den Haaren rum und putzt die weg und dann geht's also richtig zur Sache. Also eine sehr sexuell aktive junge Häsin. Ja, jung ist sie gar nicht mehr. Ach, so, ist gar nicht aber will. 3 ist sie jetzt geworden. Du hast gerade gesagt, du hast auch noch einen Hund. Ja, den habe ich dann irgendwann später dazu bekommen, vor einem Jahr ungefähr. Was ist das für ein Hund? Ein Schäferhund. Ein Schäferhund. Ja. Mhm. Und also sie hat mit Hunden hat es nicht unbedingt gerade. Ich wollte gerade sagen, verstehen die beiden sich denn? Ja, das war der Grund, warum ich gesagt habe, wenn dann eine Welpe. Also ich habe mit 7 Wochen bekommen und da kannst du schon noch ein wenig was drehen. Mhm. Aber wenn du einen ausgewachsenen Hund hast, der hat den Jagdtrieb drin, der kriegt den immer raus. Mhm. Und ja gut, also der Hund kam, sie hatten überhaupt nicht ausstehen können. Mhm. Gerade vom Tierarzt und so, wenn die dann immer so laut kläffen, das ist gar nicht so ihr Ding. Und sie hat also dann gemerkt, er macht ihr nichts und er will nur mal schmusen oder so mit ihr. Mhm. Und merkt also, dass ich ihn nicht so lasse, wie er das gern hätte. Also du hast keine Sorge, dass du irgendwann mal Hasenbraten da hast? Nee. Nee, also, das nicht. Mhm. Wenn er als allein mal daheim ist, eine Stunde oder so, dann mache ich auch im Wohnzimmer die Tür zu. Mhm. Weil so traue ich ihm dann auch nicht. Und wenn Wilma so richtig scharf ist, sie geht aber auch nicht an den Schäferhund ran. Ja, ich weiß nicht, anscheinend merkt er das. Also so schaut sie, wenn sie draußen ist und er liegt irgendwo so im Zimmer dabei, die schaut ihn überhaupt nicht an, der interessiert sie gar nicht. Aber wenn er dann anfängt, an ihr rumzuschnuffeln und dann dreht sie sich rum, streckt ihm sein Hinterteil hin und er leckt sie dann. Also, also lässt sie sich schon von allen Seiten verwöhnen. Ja, und das Schärfste war dann noch, also sie hat irgendwann das Fressen aufgehört und war nur noch im Käfig rumgelegen und ich denke mir, was hat die ist krank? Und gehe mit ihr zum Tierarzt und die Tierärztin sagt mir, ja, was haben sie denn mit der gemacht? Sag ich, wieso? Sagt sie, ja, der Hase ist scheinträchtig. Haben sie scheinträchtig? Ja. Das gibt's bei Hasen, oder? Ja, wusste ich auch nicht. Und sagt, da habe ich ihr eben die Geschichte von dem Hund erzählt, sagt sie, ja, das wird sein, ne? Also sie hat gedacht, der Hund hat sie befruchtet und deshalb hat sie sich eingebildet, schwanger zu sein. Ja, so in der Art. Das ist ja Wahnsinn. Und wie kriegt man eine Scheinträchtigkeit wieder weg bei einem Häschen? Ja, also es gibt... Indem man dem Häschen sagt, du bist überhaupt nicht schwanger, oder wie? Nee, das zieht nicht. Das zieht nicht. Also ich habe es versucht, aber das zieht nicht. Es war dann so, ich habe ihr dann lang Tabletten geben müssen, immer aufgelöst mit der Spritze ins Maul und es ist halt ein ziemlicher Eck beim Hasen, ne? Weil der macht halt von selber das Maul nicht auf. Und das hat sich dann über einige Wochen hingezogen und die Tierärztin hat auch gemeint, bei manchen Hasen geht es gar nicht mehr weg, aber ich hatte halt Glück. Deshalb sucht Wilma sich wahrscheinlich auch immer dieses Stoffschweinchen aus. Da kommt es nicht zur Scheinschwangerschaft danach. Ne? Ja, aber das wundert mich dann. Ja. Das wundert mich, weil im Endeffekt hat es denselben Effekt, ne? Ja, ja. Also man guckt da nicht so rein, ne? In die Hasenseele. Nee. Sprichst du mit Wilma auch richtig? Ja, logisch. Richtig. Schimpfst du dich mal aus? Sie macht es ganz gern, dass er die Tapete runterreißt. Ja. Ja, also da kriegt sie dann jedes Mal, Trachtprüfe hätte ich jetzt bald gesagt, kriegt sie bald auch so einen Anschiss und dann fliegt sie in den Käfig. Ne? Also das und das versteht sie dann auch, dass es jetzt ernst wird? Ja, sie ist dann immer beleidigt. Sie ist beleidigt. Ich habe sie jetzt auch, sie ist immer draußen, wenn ich deine Sendung angucke. Aha, guckt denn Wilma meine Sendung auch? Nein. Also sie ist da anderweitig beschäftigt. Ja. Und, ich sollte mich vielleicht mal als Schweinchen verkleiden hier, dann würde Wilma sich auch für mich interessieren. Das ist ja Fasching, ne? Wär doch mal was. Ja genau, wir können das ja mal testen jetzt zum Karneval, genau. Ja, sie ist jetzt gerade beleidigt, weil ich sie jetzt auch gerade mit Telefonieren und Hasen nebendran, das kann ich dann doch nicht. Dann wird Wilma völlig kirre vor dem Fernseher hin und her springen, ne? Wenn hier ein Schweinchen sitzt, ne? Ich weiß nicht, man könnte es mal probieren, das ist es wert. Also Katja ist zufrieden, auch glücklich mit ihren Haustieren. Ja, also es ist so. Ich habe also, wie gesagt, den Riesenhund und ich arbeite Schichtdienst und ich habe mich also vor einem halben Jahr von meinem Mann getrennt und es ist halt ziemlich schwierig, als Alleinstehender mit Schichtschafferei dann auch noch dazu, so einen großen Hund nur in der Wohnung zu halten. Ich habe momentan eine Freundin, die wohnt ja gleich um die Ecke, zu der bringe ich ihn, wenn ich gehe und holen halt auch wieder ab, wenn ich komme. Aber ich meine, es ist erstens mal stressig jedes Mal und zweitens mal ist es für den Hund halt auch nicht so. Überlegst du ihn dann abzugeben? Kommt für mich nicht in Frage. Ich bin jetzt im Moment also... am Suchen nach einer Wohnung, weil Haus allein kann ich mir halt auch nicht leisten. Ne? Ich will also schauen, dass ich irgendwie eine Wohnung, wenn es auch nur eine Einliegerwohnung ist, wo irgendwie ein Gartenanteil dabei ist, dass ich dem irgendwie so ein kleines Gehege da machen kann mit ein bisschen Zaun und einer Hundehütte. Aber das ist so schwierig, weil die Leute meistens dann querschieben, wenn sie hören, ist so ein großer Hund. Ja, ja. Also wir haben jetzt gerade schon sehr nette und sehr putzige Geschichten gehört von Tieren, aber noch einen, vielleicht einen ernsten oder etwas ernsthaften Aspekt, du bringst mich gerade drauf. Du sagst, du lebst alleine, du hast dich getrennt von deinem Mann. Ja. Ich glaube, dass in solchen Situationen, sei es, wenn man jung ist, auch wenn man alt ist, so ein Tier einem auch so ein bisschen über so eine Lebenskrise hinweghelfen kann. Ja, ne? Das ist wirklich wahr. Also ich meine, ich habe mir reiflich überlegt, was ich mache, ob es für ihn nicht besser ist, wenn er irgendwo hinkommt, wo es vielleicht anders ist. Ne? Aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich abgedreht ohne ihn. Ne? Also mir geht es jetzt nach dem halben Jahr, jetzt wie gesagt, saumäßig gut auf Deutsch gesagt. Und ich bin froh, dass ich ihn behalten habe. Und jetzt versuche ich halt das Beste draus zu machen und schaue halt, dass ich was bekomme mit Garten. Aber das ist so schwierig. Und dann kann man erst ermessen, so auch du wahrscheinlich erst ermessen, wie wichtig vielleicht ein Tier oder ein Hund für ganz alte Leute ist. Ne? Also ich würde sagen, ein Tier ist kein Ersatz. Ne? Also man soll das nicht irgendwie dann als Flucht ansehen. Da muss man dann schon ehrlich genug zu sich sein, um das irgendwie auseinanderzuhalten. Und ich war mir auch lange nicht drüber im Klaren, ob wie es bei mir ist, aber ich bin der Meinung, der Hund ist da und er bleibt da und ich hänge an ihm. Und das ist schön, so soll es auch sein. Ja, vielleicht ist es möglich, wenn irgendwer... Nee, das machen... Nee, Katja, wir können jetzt keine Wohnungsvermittlung hier machen. Nein, aber es könnte ja sein, es gibt solche Menschen, die spontan dann sind und irgendwie... Im Landkreis, so, ja. Im Landkreis. Ja. Na, welchem Landkreis? Würzburg. Und tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Frank, 31. Hallo Domian. Hallo Frank. Was hast du denn zu erzählen? Ich habe weder eine Vogelspinne mit Gipsbein noch eine sprechende Katze, sondern relativ langweilige Haustiere, nämlich Reptilien. Sehr langweilig, ja. Eine Leguane. Leguane? Leguane. Grund ist folgender, ich bin Haartierhasser. Haartierhasser? Ich hasse Tiere mit Haaren. Also Hunde, Katzen, Meerschweine wäre alles nichts für dich. Vor allem Hunde und Katzen, ja. Warum hast du die? Ich bin Tierhaarallergiker. Und wenn ich längere Zeit in Wohnungen bin, in den Katzen gehalten werden, kriege ich dicke rote Augen. Geht mir ganz genauso. Ich muss immer fliehen aus Wohnungen, in denen Katzen leben. Manchmal Hunde auch. Genau. Mhm. Ich war jetzt am Tag der Bundestagswahl in einer WG eingeladen und bei der Wahlparty dort liefen auch Katzen so über den Küchentisch, musst du dir vorstellen. Da warst du bedient wahrscheinlich. Ja, kann ich gut verstehen. Das ist nichts für mich. Daher hast du dir überlegt, ich lege mir ein Tier zu, das keine Haare hat. Richtig. Zum Beispiel ein Lego. Haare. Ein Leguan. Zwei Stück so. Aber wie kamst du? Leguan ist ja nur was ganz Kurioses, ne? Als Haustier. Das hätte auch ein anderes Tier sein können. Ich bin ein Mensch, der geht gerne in Zoogeschäfte und guckt so nach Terrarientieren. Ich hatte auch Rosenkäfer, Stabheuschrecken, Einsiedlerkrebse, früher auch Fische jahrelang. Also ich mag so exotische Tiere. Nun stelle ich mir Leguane, du kannst mich berichtigen, soweit ich das weiß, genau wie Schlangen als relativ tumpe Tiere vor. Tump in dem Sinne, dass sie keine Beziehung zu Menschen aufbauen können. Das ist richtig, ja. Ein emotionales Verhältnis haben wir null, nicht. Null, ne? Wir reden auch nicht miteinander und... Ja, ich habe einen Bekannten gehabt früher, der hat eine Riesenschlange, fand ich ekelhaft, in seiner Wohnung. Ja. Er hätte sie auch nicht haben müssen. Also es gab überhaupt keine Verbindung zwischen ihm und der Schlange, nur dass man sie ansehen konnte, dass sie da stand. Ja, aber das hat was. Aber die Frage, warum? Was hast du davon? Also mit so einem Hund, mit dem Meerschweinchen, sogar, kann ich alles verstehen, dass man da so einen Spaß dran hat und man spielt mit denen und die freuen sich, wenn man kommt, aber... Ja, aber es ist für mich ein Stück Lebensraum. So ein Terrarium wird ja auch anders eingerichtet als eine Hundehütte. Ein Stück weit Landschaft, sag ich mal, Wüstenlandschaft, nett dekoriert auch, wo so ein Leguan sich auch mal einbuddeln kann, den siehst du dann zwei Tage nicht, wo er sich hinter Holz verstecken kann, so ein Stückchen, sag ich mal, Landschaft, Lebensraum, aber das in einer ist kleinen doch, Stadtwohnung. Aber das ist doch eigentlich auch ein Tier, das letztendlich in die Freiheit gehört. Ist das nicht Quälerei, das in so einem kleinen Terrarium aufzubewahren in der Wohnung? Ja gut, das habe ich auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist kein domestiziertes Haustier, sondern eben eine Wildform. Das ist mir bewusst. Ich versuche so gut wie möglich natürliche Lebensbedingungen ich krieg ja schon Hals, wenn ich in ein Zoo gehe. Ja. Ich mag eigentlich keine Zoos, weil ich immer denke, dass die Tiere gehören da nicht hin. Wenn ich da einen Jaguar beispielsweise sehe, der 100 Stundenkilometer laufen kann, oder ein Leopard oder weiß ich was, und die haben da nur ihr kleines Gehege, das ist doch alles Tierquälerei, die müssen in Freiheit leben, die Tiere. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Es gibt im Bereich Zoos Beispiele wie der Przewalski, der Pater Dafi-Tiersch aus China, der gar nicht mehr in freier Wildbahn existieren kann. Okay, das war ein anderes Thema. Oder das europäische Wiesent, ja, okay. Ein riesiges Rind, das aber nur noch in Zoos überlebt hat. Aber dein Tier gibt es sicher genügend in Freiheit. Warum muss es dann in einem Haushalt sein? Tja, das ist eine gute Frage. Also, weil vielleicht meine Eitelkeit, ich weiß nicht. Glaube ich dann auch. Was Besonderes zu haben, was Schönes, was Angenehmes, was auch nicht hart, sag ich nochmal dazu. Ist es auch so, dass du ein bisschen angibst damit vor deinen Freunden? Nö, die gucken natürlich rein. Weil das macht das macht das ja auch exotisch, ne? Wenn du wenn du wiederum so ein exotisches Tier in der Wohnung hast. Ja gut, ich kenne aber auch Leute, die haben Molche und sowas, ne? Oder Blutegel. Ich hatte früher mal einen Schulfreund, der hat Blutegel gezüchtet, ne? Keine geschützten Tiere, sondern irgendwas aus dem Gartenteich gefischt und die haben sich über vermehrt bei ihm. Ne? Was frisst denn dein Lego an? Der frisst Grillen. Grillen? Das ist die ekligste Sache an allem. Woher bekommst du Grillen? Ja, im gleichen Zoogeschäft wie den Leguan. Du kaufst die in Packungen zu 4 oder 6 Mark, je nach Größe. Wie viele Grillen sind da drin? Das kann ich nur schätzen, sowas zählt man nicht. 30, 50, je nach Packungsgröße. Und diese Grillen setzt du dann in dieses Terrarium? Richtig. Und dann, wenn du Glück hast, oder wenn die Glück haben, vermehren die sich auch da schön drin und überleben eine gewisse Zeit lang. Und wenn der Leguan mal Hunger hat, kann er sich was rausfischen. Und der frisst nur Grillen? Mehlwürmer auch. Mehlwürmer? Die sind aber nicht so gesund. Also das heißt, Mehlwürmer musst du auch kaufen? Ja, das die habe ich schon jahrelang gezüchtet. Die züchtest du selbst auch, ne? Da kommen schwarze Käfer raus, wenn die mal erwachsen sind. Ah, ist das ekelhaft. Nö, weiß ich nicht. Das Fressen finde ich sehr eklig, wenn die mal so einen kleinen Kerl erwischen. Ne? Aber die Futtertiere, meine Güte, in der Natur fressen sie auch nichts anderes. Mhm. Wo züchtest du die Mehlwürmer denn? In einem Mini-Terrarium. Und wo steht das in der Küche? Nein, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer auch. Sind da schon mal welche ausgebüxt und die findet man dann bei dir im Bett wieder? Das ist ausbruchsicher, das geht nicht. Aber die Grillen zirpen abends mal ganz nett, das ist schön. Das ist dann ja schon fast romantisch in deinem Wohnzimmer. So ungefähr. Was sagen denn die Mädels, wenn die zu dir mit nach Hause kommen? Auch die zirpen ganz schön, das ist so wie auf einer Veranda oder in der Gartenlaube. Also es ist noch keine Frau laufen gegangen, nur weil dein Leguan gerade einen Mehlwurm frisst oder so? Nein, das ist nicht der Fall. Das sieht man ja auch kaum. Es geht so blitzschnell. Ja. Denk an Jurassic Park und... Ach, dieser Freund, von dem ich gerade erzählt habe, mit der Riesenschlange, der musste dann irgendwie einmal im Monat hat er sich Ratten gekauft. Ja. Und diese Ratte wurde dann in das Terrarium hineingesetzt. Und dieser Vorgang war so widerlich. Manchmal auch kleine Kaninchen oder auch Meerschweinchen. Und diese Würgeschlange hat dann das arme kleine Meerschweinchen gewürgt. Ersticken dann, ja. Und dann ganz an mich verschlungen. Das ist der Grund, warum ich keine Warane halte. Die finde ich noch viel, viel, viel schöner, rein optisch jetzt. Weil die nehmen eine Ratte und schlagen die so lange gegen die Terrarienwand, bis das Genick gebrochen ist. Mhm. Oder lassen wir das. Das sparen wir es dem Publikum. Ja, ja. Aber du bist festgeschlossen, weiter deine Leguane zu halten. Ja, die fühlen sich ganz wohl. Haben die, obwohl du keinen Draht direkt zu denen hast, haben die Namen? Nein. Nö. Die heißen einfach Leguan 1, Leguan 2. Nö, die sind zwar verschiedene Arten. Einer ist ein Lava-Leguan, der andere ist ein Seitenfleck-Leguan. Und das spielt keine Rolle. Wie teuer waren die? Der eine hat, lass mich jetzt nicht lügen, 42 gekostet, beim anderen weiß ich nicht mehr genau. 42 Mark? 42 Mark. Ist schon günstig, ne? Die sind auch so groß wie eine Eidechse, ne? Das ist jetzt nicht diese Leguane, die du aus dem Zoo oder so kennst, diese grünen Iguana. Diese ich habe sie mir jetzt auch relativ klein vorgestellt, ja. Wie viele Zentimeter? 15 mit. Ach so klein, ich hatte so 30 cm mir vorgestellt. Nee, wie so eine Zaunerdecke, ja, was man bald so hat, ne? Frank mit 2 Leguan und Mehlwürmern. Und Mehlwürmern. Ich habe eine Frage an dich noch. Hast du von dem Buch Kot und Köter gehört? Nein. Diesem Hundehasserbuch? Nein, Kot und Köter. Kot und Köter? Nein. Nichts davon gehört. Warum? Weil mich das interessiert. Du wolltest meine Meinung dazu hören. Nein, ich wollte gerne wissen, wo man so eine Zeitschrift kauft. Achso, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich. Aber eine Autogrammkarte kriege ich? Kriegst du auch? Wir rufen dich gleich nochmal an. Dankeschön. Tschüss, Frank. Tschüss, Dorian. Tschüss. Ich sage euch anderen allen die Adresse nochmal, wenn ihr Autogrammkarten haben wollt oder uns schreiben wollt. WDR 1 Live ist eine ganz einfache Adresse. WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. Jetzt ist noch die... Wie spreche ich das aus? Siebel? Ja, genau. Ist das richtig? Siebel? Siebel, 21. Ja. Du gehst aber bitte ganz nah ans Telefon, du bist so irgendwie weit weg. Okay. Hört man mich so? Ja. Ja. Was für ein Haustier hast du? Ich habe Schlangen. Du hast Schlangen? Ja. Wir sprachen ja gerade zufällig darüber. Ja, eben. Ich habe auch ganz... Und du hast sogar Schlangen, also mehrere? Schlangen, ja. Was für Schlangen? Zuerst hatten wir eine Kornnatter mit der Kornnatte angefangen. Das ist eine kleine, ne? Ja, die wird aber auch jetzt immer länger. Mhm. Die wachsen ja immer schön. Wie lang ist sie? Die ist momentan 1,20. Ist auch schon ganz schön. Ja. Und relativ dick auch. Ja. Und die andere Schlange? Danach kam nochmal eine Königspython. Die ist mir leider 2 Wochen danach gestorben. Das war auch noch eine ganz junge. Mhm. Und jetzt habe ich hier eine Regenbohr. Eine Regenbogenbohr. Ja. Die kann ich mir immer nicht direkt vorstellen. Ja. Beschreib mal die Ausmaße. Ja, okay, das ist auch noch ein ganz junges Tier. Mhm. Aber wie groß wird sie? Auch bis 2 Meter, hat man mir gesagt, also mein Freund meint 2 Meter. Also die werden ja in Gefangenschaft viel, also nicht so lang. Nicht so groß, aber 2 Meter langt ja nun auch schon, ne? Ja. Sind das Würgeschlangen? Ja. Würgeschlangen. Beide. Hast du nicht Angst von diesen Schlangen mal vielleicht doch? Ja, das war am Anfang, also wo ich gar keine Ahnung von Schlangen hatte, aber sie trotzdem total irgendwie anziehend fand. Mhm. Und als mein Freund mit der Idee kam, Schlangen, dann war ich total gut drauf. Wollte sie natürlich auch haben. Das Terrarium hat mir mein Freund gebaut. Jetzt sag mir, Siebel, ja. Ich habe das gerade ja schon mein Missverständnis formuliert, weil ich, oder mein Unverständnis, nicht Missverständnis, mein Unverständnis formuliert, was man an Schlangen findet, warum man die in der Wohnung hält. Was ist das bei dir? Warum? Was fasziniert dich an der Schlange? Schlangen fand ich immer, wenn ich im Fernsehen solche Sachen gesehen habe, immer interessant und atemberaubend irgendwie auch. Total interessant finde ich. Ich weiß nicht, sie haben... Was denn? Was ist denn daran interessant? Sie sind so schwer. Also, man kann nicht wie bei Hunden oder so die Gefühle herausfinden. Also, ab und zu finde ich das irgendwie... Letztens habe ich die Kornhatte gestreichelt und so und die ist ziemlich agil. Mhm. Und dann irgendwann, als ich die an der Seite gestreichelt habe, dann war sie ruhig, also... Du meinst, aber jetzt erzähl mir nicht, dass die Schlange auch Mama sagen kann. Nein, aber so habe ich halt erfahren, was sie mag und nicht und so. Ja. Also das ist viel, viel schwieriger als bei so einem Hund oder einer Katze oder so. Und sie ist sehr, sehr leicht zu halten. Man braucht sie also alle 2 Wochen, mhm. 3 Wochen zu füttern. Ja, das ist das Stichwort. Mit was fütterst du sie? Mit Mäusen. Mit Mäusen. Und, mit so süßen kleinen Mäuschen. Ja, das war aber am Anfang bei mir auch schwer. Ich meinte immer zu meinem Freund, die arme Maus und so, aber jetzt schmeiße ich die selber rein. Und du kaufst die Maus auch im Geschäft? Ja, auch. Und letztens, ja, jetzt haben wir momentan selbst gezüchtet, aber ich will nicht mehr züchten. Ja. Die einen züchten Mehlwürmer, die anderen züchten Mäuse. Ja, das ist mir viel zu umständlich. Also ja, und dann nimmst du dieses kleine, süße Mäuschen und wirfst sie am Schwanz und schmeißt da rein. Und wusch. Und dann dauert das sich eine Weile, ne, ehe die Schlange sich mal entscheidet, zuzupacken. Ja, bei der Regenbogenbohr dauert das etwas länger, die geht da ganz lange immer ran. Das war bei diesem Freund so bei der Regenbogen. Ja, das war bei diesem Freund immer so dramatisch, wenn der verfüttert hat und er hatte ein Häschen oder ein Meerschweinchen, die schrien dann immer so grauenhaft. Nein. Okay, es kam schon mal vor, dass so eine Maus gepiept hat oder so, aber... Also, mein Ding ist es nicht, wir müssen Schluss machen, Siebel. Okay, kriege ich auch eine Autogrammkarte. Kriegst du auch, wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht mit euren Haustieren oder auch ohne Haustiere. Morgen sind wir wieder da, Radio 1 live und WDR Fernsehen mit Domian. Macht's gut, bis dahin, ciao.